Solange du gerecht bist, wirst du König sein. Der Templerorden erwirbt sehr schnell ungeheure Reichtümer und Ländereien. Grundbesitz in ganz Europa, angefangen vom Norden Deutschlands bis nach Sizilien, Spanien, Portugal und England. Der König von Aragon beabsichtigt, ihm die von ihm beherrschten Gebiete zur Verwaltung zu übertragen. Leider lässt sich das wegen des Widerstandes des Klerus nicht verwirklichen. Wie wir bereits sagten, ergriff Aragon während des Krieges im Albigenserkreuzzug die Partei der Katharer. Die Ermordung des Königs Pedro von Aragon beschleunigt das Drama. Aber die großen Reichtümer der Templer werden nicht eingesetzt, um den Mitgliedern des Ordens zu nützen, sondern sie werden unter das Volk verteilt und zum Aufbau der abendländischen Zivilisation verwendet. Der Reichtum ist nur für die Dame, für unsere Herrin, für den Orden als eine abstrakte metaphysische Einheit da, wie es im Handbuch des Ordens verkündet wird. In gleicher Weise schwor die SS am nächtlichen Feuer Ehrlichkeit, Treue, Gehorsam, Härte, Tadellosigkeit, Armut und Mut. Ein Mitglied des Ordens der SS wird immer hart gegen sich selbst und er wird arm sein. Dem Tod wird er ohne Zaudern entgegengehen. Während ihrer beinahe 300-jährigen Wirksamkeit in Europa bringen es die Templer fertig, dass es keine Hungersnöte und keine Seuchen mehr gibt. Sie speichern das Getreide und bringen es zur Verteilung, sie geben das Land in die Hände der Bauern und sie üben Kontrolle über die despotische Macht der Feudalherren aus. Ihr Wahlspruch lautet: Solange du gerecht bist, wirst du König sein. Die Templer achten die Besten und nicht die Vornehmsten. Sicherlich war ihre Arbeit auf die Wiederherstellung des echt göttlichen Ursprungs der Macht und des Königtums ausgerichtet, und sie versuchten dem, was nach der wirklichen arischen, hyperboreischen Einweihung von oben kommt, eine irdische, allumfassende Gestalt zu verleihen. Ihr Streben geht dahin, eine Pyramide der menschlichen Gemeinschaft zu errichten, an deren höchster Spitze die Dame, die Magierin und Priesterin des Grals steht. Das ist ebenfalls die Absicht der Ghibellinen des Heiligen Reiches, die zufolge der ekklesiastischen Einwirkung der Welfen misslang. Dante war ein Ghibelline und seine Dame Beatrix kam von den Katharern und Templern, den okzitanischen Troubadouren und den germanischen Minnesängern, den umherschweifenden Rittern des Grals. Sie ist die Sophia der Gnostiker. Der andere Gral. Es ist der Mühe wert, sich die Frage zu stellen, wie kommt es, dass die Templer als die Wiederbeleber der Mythologie und der Gralslegende im Abendland die Gralssuche mit Hilfe der wandernden Ritterschaft weiter vorantreiben, wenn sie ihn doch in den Ruinen der Tempel im Orient schon gefunden haben? Was hat es für einen Sinn, die Suche danach fortzusetzen? 6 Jahre vor seinem Tode erklärte mir Julius Evola, dass die Gralslegende zusammen mit den Templern aus Europa verschwindet. Sie sind es, welche einer esoterischen Ritterschaft positiv gegenüberstehen. Die Erklärung hierfür wäre, dass es sich beim Gral und der Gralssuche um eine Schule der Einweihung mit ihren symbolischen Prüfungen und ihren unveränderlichen Archetypen handelt. Es war dies eine templerische Schule der Einweihung. Es ist auch möglich, dass sie schließlich auf der Suche nach einem anderen, dem abendländischen Gral waren, nach jenem Gral, den die Druiden, die Westgoten, die alten Germanen aus Asgard besessen hatten, dem Gral von Shambhala und Agathi, der weit entfernten, tiefsten Mitternacht des verschwundenen Thule Hyperboreas. Das war nicht der Gral der Erbauer von Steinbauten und von Tempeln, es war der Gral, der unsterblich macht und der den Tiermenschen in einen Halbgott und den Atlanter in einen göttlichen Hyperborea verwandelt, der Gral der Siddhas, der solaren und kriegerischen Einweihung. Es ist dies das Hauptsymbol einer Schule der lediglich an die Hochgrade des Ordens weitergegebenen Einweihung, zu der die kriegerischen Kämpfer der äußeren Welt, die Brüder des äußeren Kreises, die Laien und die Halbleien keinen Zutritt hatten. Der Orden war in verschiedenen Stufen eingeteilt, wie das auch bei der äußerlichen, der exoterischen SS der Fall war, welche dazu ausersehen war, in der äußeren Welt mit den schwerwiegendsten Aufgaben und Abenteuern fertig zu werden und denen von der Esoterik des Schwarzen Ordens, ihren Praktiken und Lehren, ihren unsichtbaren Verbindungen und ihren okkulten Lehren nichts bekannt war. Und es wurde auch hier nach dem templerischen Vorbild undurchdringliches Schweigen über die Einweihungspraktiken und über die unbekannten Meister gewahrt. Scorzini und die unbekannte Psychologie. Ich konnte persönlich die Feststellung machen, dass Otto Scorzini zum Beispiel, der kühne Held der Mussolini-Befreiung aus dem Gran Sasso und Chef des Sonderkommandos der Waffen-SS, das in Ungarn und in Jugoslawien kämpfte und auch an der Ardennen-Offensive teilnahm, keine Kenntnis von dem verhüllten und esoterischen Aspekt des Ordens hatte. Er gehörte der exoterischen Szene des Hitlerismus an. In seinem letzten und aufschlussreichen, kurz vor seinem Tode veröffentlichten Buche »Der unbekannte Krieg«, in welchem er eine durch Dokumente belegte Schilderung des bis an das Oberkommando der deutschen Wehrmacht hineinreichenden, tief verwurzelten Verrates sowie der Unterwanderung aller Ebenen des Weltgeschehens durch sowjetische und alliierte Geheimdienste gibt, lässt er seine ablehnende Haltung gegenüber der Esoterik in der SS erkennen, womit er allerdings deren Vorhandensein bestätigt. Worin sich Scorzini jedoch irrt, ist seine Meinung, dass Hitler an ihr ebenfalls nicht interessiert gewesen sei. Es ist möglich, dass er, der treue, ehrliche Scorzini, diese Erklärung abgab, um sensationelle Aussagen ohne jene Seriosität zu entkräften, die in Bezug auf dieses Thema im Umlauf waren. Wäre Hitler nicht an Esoterik interessiert gewesen, dann hätte er Himmler, der sich von Hellsehern beraten ließ und der an Horoskopie glaubte, gewiss nicht sein Vertrauen geschenkt. Ihm übertrug er leider die weitreichende, transzendentale Verantwortung für die Gegenoffensive an der Weichsel. Denn Himmler mangelte es an jeglichem militärischen Talent. Es wird gesagt, Himmler sei von Astrologen beraten worden, die allem Anschein nach von feindlichen Geheimdiensten eingeschleust waren, damit er mit den westlichen Verbündeten in jene kopflosen Friedensverhandlungen der letzten Stunde eintrete. Seine Handlungsweise war derartig widersinnig, dass man sich eines jeden Urteils darüber enthalten sollte. Weil nichts über die äußeren und inneren Beweggründe bekannt ist, welche diesen Mann, der den Treuebegriff zum Sinnbild seines Ordens erklärt hatte, meine Ehre heißt Treue, dazu veranlassten, in letzter Minute eines titanenhaften Kampfes seinen dem Führer geleisteten Treueeid zu brechen. Hätte Hitler keine inneren Beziehungen zu der Welt des Magischen gehabt, dann hätte er als Nachfolger und als zweiten Mann des Reiches nicht Rudolf Hess, den Eingeweihten und ein Mitglied der Thule-Gesellschaft, anstelle eines Soldaten wie Göring erwählt. Er hat auf diese Weise ganz klar seinem Wunsche Ausdruck verliehen, dass im Falle seines Verschwindens ein anderer Eingeweihter die Führung des Dritten Reiches übernehmen sollte. Wenn man auch über dessen politische Linie und sein politisches Ansehen geteilter Meinung sein konnte, weil er Verbindung zu den unsichtbaren geistigen Führern unterhielt und in der Lage war, ihre Befehle und Weisungen entgegenzunehmen. Das, woran Hitler vielleicht nicht geglaubt haben mag, und hier kann Scorzini recht haben, ist die Astrologie und die Horoskopie. Ein hyperboreischer Magier, der mit einer Mission auf die Welt gekommen ist und schon vor seiner Geburt dazu vorbereitet war und der mit diesem Auftrag auf die Erde kam, steht über jedwedem Einfluss der Gestirne. Einen Tag vor seinem Tode sprach ich zum letzten Male mit Scorzini. In seinem bereits angeführten Buch rühmt sich Scorzini einer besonderen Beziehung zu Hitler. Etwas Magisches ging von diesem Wesen aus, jedoch nicht für alle, sondern in Abhängigkeit von der jeweiligen parapsychologischen Situation oder von den esoterischen Zufälligkeiten, wie wir es lieber ausdrücken möchten. Hanna Reitsch, die außergewöhnliche Testpilotin, die mit Scorzini befreundet war, die die V1 steuerte und die eine der letzten Personen war, die Hitler im Bunker von Berlin noch sahen, erklärte mir vor Jahren in Delhi, dass das bei ihr nicht so war. In seinem Buche legt Scorzini den Gedanken nahe, dass dieses Phänomen der unbekannten Psychologie zuzurechnen sei. Dasselbe würde auch Leon de Grelle behaupten. Und was würde man wohl von denen sagen, die Hitler in seinem physischen Körper niemals gekannt haben, die sich aber immer schon und auch weiterhin magisch mit ihm, mit seinem Kampfe verbunden fühlen? Auch diejenigen, die erst nach seinem Verschwinden geboren wurden und die aus weit entfernten Ländern stammen. Die Ausdrücke wie Symbolfiguren, Archetyp, kollektives Unterbewusstsein sind Hypothesen, mit deren Hilfe versucht wird, das Geheimnisvolle zum Ausdruck zu bringen. Auch der von Skorzeny verwendete Ausdruck unbekannte Psychologie erfüllt diesen Zweck und psychologisiert gleichermaßen einen übernatürlichen Vorgang.